Erster Salomo rief alle Anführer von Israel nach Jerusalem. Sie holten die Kiste von Gott aus Zion. Zweiter, alle Männer von Israel kamen zu Salomo. Es war im 7. Monat beim großen Fest. Dritter, die Anführer von Israel kamen an. Die Priester hoben die Kiste von Gott hoch. Vierter, sie brachten die Kiste und das heilige Zelt nach oben. Die Priester trugen alle heiligen Sachen. Fünfter, Salomo und das Volk standen vor der Kiste. Sie gaben Gott sehr viele Schafe und Rinder. Sechster, die Priester stellten die Kiste in den Tempel. Sie kam in den hinteren Raum unter die Flügel. Siebter, die Figuren aus Gold hatten ihre Flügel offen. Sie schützten die Kiste und die Stangen. Achter, die Stangen waren sehr lang. Man sah sie im Tempel, aber nicht von draußen. Neunter, in der Kiste waren nur zwei Steine von Moses. Gott gab diese Steine den Menschen nach Ägypten. Zehnter, die Priester gingen aus dem Tempel heraus. Da kam eine dunkle Wolke in das Haus. Elfter, die Priester konnten nicht mehr arbeiten. Die Wolke von Gott war zu stark. Zwölfter, dann sprach Salomo zu Gott. Er sagte, Gott wohnt in der dunklen Wolke. Dreizehnter, ich habe ein schönes Haus für dich gebaut. Du sollst dort für immer wohnen. Vierzehnter, der König drehte sich zum Volk um. Er wünschte allen Menschen viel Gutes von Gott. Fünfzehnter, er sagte, danke an Gott von Israel. Er hat meinem Vater David ein Versprechen gegeben. Sechzehnter, Gott sagte, ich holte mein Volk aus Ägypten. Jetzt habe ich Jerusalem und David gewählt. Siebzehnter, mein Vater David wollte ein Haus für Gott bauen. Das war sein großer Wunsch. Achtzehnter, aber Gott sagte zu David, dein Wunsch ist gut. Du liebst meinen Namen. Neunzehnter, aber du sollst das Haus nicht bauen. Dein Sohn wird das Haus für mich bauen. Zwanzigster, Gott hat sein Wort gehalten. Ich bin jetzt König wie David. Ich baute diesen Tempel. Einundzwanzigster, ich habe einen Platz für die Kiste gemacht. Darin sind die Regeln von Gott für uns. 22. Salomo stand vor dem Altar von Gott. Er hob seine Hände zum Himmel hoch. 23. Er sagte, Gott, es gibt keinen Gott wie dich. Du bist gut zu deinen Dienern. 24. Du hast David alles gegeben. Du hast heute dein Versprechen wahrgemacht. 25. Bitte hilf den Kindern von David auch weiter. Sie sollen immer gut vor dir leben. 26. Gott von Israel, bitte lass dein Wort wahr bleiben. Das hast du David versprochen. 27. Kann Gott wirklich auf der Erde wohnen? Der Himmel ist zu klein für dich. 28. Aber bitte höre mein Gebet heute. Ich bin dein Diener und rufe zu dir. 29. Bitte schaue Tag und Nacht auf diesen Tempel. Du hast gesagt, hier ist mein Name. 30. Höre auf mich und auf dein Volk Israel. Höre uns im Himmel und vergib uns. 31. Wenn jemand böse zu seinem Nachbarn ist. Und er muss hier einen Eid schwören. 32. Dann höre du im Himmel zu. Hilf dem guten Menschen und strafe den Bösen. 33. Wenn Feinde das Volk Israel besiegen. Weil das Volk böse Sachen gemacht hat. 34. Wenn sie dann zu dir beten. Dann vergib ihnen und bringe sie nach Hause. 35. Wenn es nicht regnet wegen ihrer Sünden. Und sie beten an diesem Ort zu dir. 36. Dann höre sie im Himmel. Zeige ihnen den guten Weg und schicke Regen. 37. Wenn es Hunger oder Krankheiten gibt. Oder wenn Feinde die Städte angreifen. 38. Wenn ein Mensch dann traurig ist. Und er betet mit Händen zum Tempel. 39. Dann höre ihn im Himmel. Du kennst das Herz von jedem Menschen. 40. Dann werden die Menschen dich immer ehren. Solange sie in diesem Land leben. 41. Auch Fremde kommen aus fernen Ländern. Sie hören von deinem großen Namen. 42. Sie hören von deiner starken Hand. Wenn sie zu diesem Haus kommen und beten. 43. Dann höre sie im Himmel. Alle Völker sollen dich kennen und ehren. 44. Wenn dein Volk in den Krieg zieht. Und sie beten in Richtung dieser Stadt. 45. Dann höre ihr Gebet im Himmel. Hilf ihnen in ihrem Kampf. 46. Alle Menschen machen Fehler. Wenn du böse wirst und Feinde sie holen. 47. Wenn sie im fremden Land nachdenken. Und sie sagen, wir waren sehr böse. 48. Wenn sie von ganzem Herzen zu dir kommen. Und sie beten in Richtung ihrer Heimat. 49. Dann höre ihr Gebet im Himmel. Hilf ihnen an ihrem Wohnort. 50. Vergib deinem Volk alle Sünden. Lass die Feinde nett zu ihnen sein. 51. Sie sind doch dein eigenes Volk. Du hast sie aus Ägypten gerettet. 52. Bitte höre immer auf mein Rufen. Höre auf dein Volk, wenn sie dich brauchen. 53. Du hast Israel aus allen Völkern gewählt. Das hast du Moses früher gesagt. 54. Salomo war fertig mit seinem Gebet. Er stand vom Boden vor dem Altar auf. 55. Er stellte sich hin. Er segnete das ganze Volk Israel sehr laut. 56. Danke an Gott für die Ruhe. Er hat alle seine Versprechen gehalten. 57. Gott soll bei uns sein. Er soll uns nie allein lassen. 58. Er soll unsere Herzen zu sich ziehen. Wir wollen immer seine Regeln halten. 59. Gott soll immer an meine Worte denken. Er soll seinem Volk jeden Tag helfen. 60. Dann wissen alle Menschen auf der Welt. Nur unser Gott ist der echte Gott. 61. Seid Gott von ganzem Herzen treu. Lebt so, wie er es möchte. 62. Der König und ganz Israel brachten Opfer. Sie gaben Gott viele Tiere. 63. Salomo gab Gott sehr viele Rinder und Schafe. So feierten sie den neuen Tempel. 64. Der Altar war zu klein für alles. Deshalb nutzte der König auch den Hof. 65. Salomo feierte ein großes Fest. Ganz Israel war da. Sie feierten 14 Tage. 66. Am 8. Tag schickte er alle heim. Sie waren froh über Gottes gute Taten.